Get up, stand up. Don't give up, survive. Get up, stand up. Don't give up, survive. Fuck you, NSA. oben leuchten wir, dort unten leuchten die Sterne. Dort unten leuchten die Sterne und oben leuchten wir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oben leuchtet er. Leuchtet. Leuchtet. Ich bin erleuchtet, du auch? Ich bin erleuchtet, du auch? Baby. Thank you. Wurm. Der Wurm ist drin. Dreht er sich nach links, ist alles in Ordnung. Dreht er sich nach rechts, ist auch nicht schlimm. Nur wenn er ganz still liegen bleibt, da ist der Wurm drin. Dreht er nach links, Bye. Ein. Auto-Tune. Thank you. is lost. It's all love. Wind's my only friend. Shut up, Wind! Ich geh mit meiner Laterne und mein Laterne mit mir. Darunter leuchten die Sterne und oben leuchten wir. Das Loch geht aus, wir gehen nach Hause. Rabimmelrabum, schmeckt das Licht aus, wir gehen nach Hause. Rabimmelrabum. Oh, Thank you. Fly to the Futur.